Kundgabe 1932. Empfangen durch Bertha Dudde am 28.05.1941. Überwinden der Form. Widerstand gegen Gott. Jede Form wird von geistiger Substanz belebt. Es sind dies die Partikelchen, die im Zusammenschluss die menschliche Seele ergeben. Und es ist dieses Geistige in ständiger Höherentwicklung. So wie nun das Geistige die jeweilige Form verlässt, ist es zu deren Überwinder geworden. Das heißt, es hat der Aufenthalt in eben dieser Form dazu beigetragen, sich von etwas frei zu machen, was ihm zur Last war. Es empfand diese Last eines Teils in der Umhüllung, die dem Geistigen jede Freiheit nahm, anderen Teils aber auch in der eigenen Unzulänglichkeit, in seinem mangelhaften Reifezustand. Es suchte auch davon frei zu werden und strebte nach der Höhe. Das Verlassen einer jeden Form ist also erstmalig ein Überwinden derselben, dann aber auch ein Nachlassen oder immer geringer werden des Widerstandes gegen Gott. Widerstand gegen Gott ist ein unreifer Zustand, denn er zieht alle sonstigen Vergehen gegen Gott nach sich. Was Gott nicht widersteht, erfüllt seinen Willen, das heißt, es lebt und verharrt ständig in der göttlichen Ordnung, weil es im gleichen Willen steht mit Gott. Und es ist folglich in einem gewissen Reifezustand, der die Gottnähe einträgt. Was aber Gott noch widersteht, ist auch entfernt von ihm, denn dem Geistigen hängt noch alles Unreine an durch eben jenen Widerstand. Von diesem Unreinen muss sich also erst das Geistige frei machen und geht dazu den langen Gang durch die Schöpfung. Und da es nun immer etwas tut, was göttlichem Willen entspricht, gibt es seinen einstigen Widerstand auf und reinigt sich. Unterbrechung.